Also mein kurzer Name ist drin, das ist euch eh schon gesagt worden, richtig heiße ich Weinzierl, Johann Jakob Weinzierl. Ich möchte euch kurz entschlossen zwei Stücke aus meinem polymorph-komplexen Repertorium vorstellen. Das erste stammt eigentlich von Tom Waits. Schauen wir mal, ob es jemand kennt. Also, ich konnte nicht Englisch, bloß Bayerisch. Deswegen habe ich das ein bisschen vergewaltigt. Der Tom ist am 7. Dezember 50 geworden. Ich wollte das Stück eigentlich auf CD zum Geburtstag schenken, aber ist die Krankheit nichts draus geworden. Vielleicht auch besser so. Schauen wir mal. Er kommt heim aus dem grünen Land, der Würmer in sein Hirn und der Bub auf dem Panzerstäbung. Sein ich mir die Züge, der Würmer schüsst und voll, als bin die ganze Geschichte. Nur schwer im Morgen. Ja, mein Trommel ist da, also das ist toll. Haben wir schon vorhin? Herr Tonmeister, sind Sie soweit? Also gut. Er kommt heim aus dem grünen Land, der Würmer in seinem Hirn und der unbauten Panzerspähung. Seine Knöte zittern, wird er schüssel voll, als bin die ganze Geschichte mit mir. Nur schwer im Morgen. Das ist der Ton, auf den wir einen runtergefallen, gell? Also ich habe früher da erinnert, was gemacht, das nannte sich Comedy Jam, da hätte ich das geheißt. Die Comedy Jam ist aber im August verstorben. Also sollte sowas eigentlich nicht mehr vorkommen. Ja, jetzt fällt er natürlich was extra nicht mehr. Ist klar. Gehen wir mal raus. Wie lange die Leute da bleiben, wenn man weiter so umkommt rein. Ja, aber bei dem war es Absicht, ne? Ich habe das eigentlich nicht so geplant. Außerdem hatte ich einen kurzen Auftritt geplant. Ich stelle mich jetzt einfach da weiter hinten. Dafür bin ich groß genug, man sieht mir von weiter hinten noch. Er kommt heim aus dem Krieg, wie laut der Würmer in seinem Hirn. Akkorde, jetzt habe ich einen falschen Akkorde erwischt. Aber ich stehe Gott sei Dank drauf auf die Knipse. Also. Er ging warm aus dem grünen Renat, der Würmer in sein Hirn und am unbauten Panzerspähbomb. Seine Knie, die Züchter, wird erschüttert und voll, als bin die ganze Geschichte mit mir nur schwer im Mund. Er tut sich zusammen mit einer von der Heilsarmee. Die spült ja bloß, muss ich auf sein bestes Stück. Ui. Zum Schlaf verlegt er sich im Ammersee und sagt der Heim, sei ist ein großes Glück. Er kommt heim aus dem Glück, der Würmer in seinem Hirn und sein Leben wird ihm zur Atemblock. Und er weiß, er ist bald fertig, wenn er nur so weitermacht. Zwei, drei, vier Flaschen, keinen Tag. Er baut sich dann ein Schneckenhaus in Pullach draus. Vergrüßt sich dort mit einer aus der großen Schule. Sagt er, was man draußen halt noch lernen kann. Und treibt berührt ein grausiges Spul. Da ist eine Sommer und vor Gabi in dem Süden mit der Alten und der Zitter unterm Arm. Und der Ladungsgüter nimmt sich die noch besser Fahrt, Kunden haben's und dann ein Pinnenbein. Sei alle, die liefert er mit Klinik ein, da hat er's mit einem Willen sittig drin. Das hat ihm dann ein Schub so gefallen. Da ist er dann gleich 20 Jahre lang geblieben. Komm schon, bitte, das muss ich jetzt. Machst du einen Song, er spielt ein Spiel auf draußen, Ländle und Publikum läuft ihm davon. Vielleicht ist er auch bloß da in meiner Geschichte. Manche sagen, er war da nur nicht da. Manche sagen, er ist schon wieder weg. Jetzt muss ich den Text dann ausgehen. Manche sagen, sie haben den Film heute auf drin. Da spielt er heute selber einen Marsch. Und wenn's ihr sagt, dass ihr was wohl das ist, dann sage ich, legt's mir doch am Arsch.